Hiermit zu betreuendes Kind. Genauso gut drauf, als wenn man Koks nimmt. Zu betreuendes Kind. something out in the space. Thanks. gerne Macke oder was? Sonst machen wir heute überhaupt nichts. Wir hassen bloß ein paar verdammte Nigger. Sonst machen wir nichts. Wir hassen nur Nigger den ganzen Tag. Ich weiß nicht mal, was ein Nigger ist, aber wisst ihr was? Wir hassen sie eben. Weil die dich immer so verdammt verstanden haben!